bin Vater von 6 süßen Kindern. Sie zu impfen werde ich nun gezwungen. Keine Schule nimmt dann Ungeimpfte auf. Da Schulpflicht ist, hauen sie mir eine Buße drauf. Es drohen 2500 Euro für jedes Kind, für jedes Jahr. 15.000 Mäuse kann ich nicht zahlen, echt jetzt. Wollt ihr mich dann in der Zelle verwahren? Ich will meine Freiheit zurück. Ich lass sie mir nicht nehmen, Stück für Stück. Ich will mein freies Leben zurück. Das lass ich mir nicht nehmen, Stück für Stück. Und wir stehen auf und vernetzen uns. Holen unsere Freiheit zurück. Geben niemals auf, auch wenn's unmöglich scheint. Geben unsere Freiheit niemals auf. Freiheit beginnt in meinem Herzen, wenn ich der Stimme in mir folgen kann. Frei zu sagen, was sonst keiner sagt. Mutig gegen den Strom zu schwimmen. Freiheit fällt nicht einfach vom Himmel. Da braucht es jeden von euch hier. Zusammen bilden wir die Freiheit, die sich alle wünschen hier. Ich will meine Freiheit zurück. Ich lass sie mir nicht nehmen, Stück für Stück. Ich will mein freies Leben zurück. Das lass ich mir nicht nehmen, Stück für Stück. Und wir stehen auf und vernetzen uns. Holen unsere Freiheit zurück. Geben niemals auf, auch wenn's unmöglich scheint. Geben unsere Freiheit niemals auf. Ich will meine Freiheit. Freiheit zurück. Ich will meine Freiheit zurück. Und ich lasse sie mir nicht nehmen. Meine Freiheit. Freiheit zurück. Ich gebe meine Freiheit niemals auf.